Bastian, Atreo und Xayide wurden in Gästezellen geführt, wo auf jeden ein schlichtes Mahl wartete. In der nächsten Nacht zur festgesetzten Stunde versammelten sich wieder alle Mönche und die drei Tiefsinnenden in dem großen Kuppelsaal. Diesmal war es Uschtu, die Mutter der Ahnung, die Bastian Groß mit ihren Eulenaugen ansah und sprach: »Wir haben über deine Lehre nachgedacht, großer Wissender. Doch hat sich uns eine neue Frage ergeben. Wenn Phantasien die unendliche Geschichte ist, wie du sagst, wo steht diese unendliche Geschichte geschrieben?« Wiederum schwieg Bastian eine Weile und antwortete dann: »In einem Buch, das in kupferfarbene Seide gebunden ist.« »Gib uns Zeit, deine Worte zu verstehen«, sagte Uschtu. »Wir wollen uns morgen zur selben Stunde hier wieder treffen.« Alles geschah wie in der vorhergehenden Nacht, und in der darauffolgenden, als sie sich alle wiederum im Lehrsaal versammelt hatten, nahm Yesipu, der Sohn der Klugheit, das Wort. »Auch diesmal haben wir über deine Lehre nachgedacht, großer Wissender, und wiederum stehen wir ratlos vor einer neuen Frage. Wenn unsere Welt Phantasien eine unendliche Geschichte ist und wenn diese unendliche Geschichte in einem kupferfarbenen Buch steht, wo befindet sich dann dieses Buch?« Und nach kurzem Schweigen antwortete Bastian: »Auf dem Speicher eines Schulhauses.« »Großer Wissender«, versetzte Yesipu, der Fuchsköpfige, »wir zweifeln nicht an der Wahrheit dessen, was du uns sagst. Und doch wollen wir dich bitten, uns diese Wahrheit sehen zu lassen. Kannst du das?« Bastian überlegte, dann sagte er: »Ich glaube, ich kann es.« Atreo blickte Bastian überrascht an. Auch Xayide hatte einen fragenden Ausdruck in ihren verschiedenfarbigen Augen. »Wir wollen uns morgen Nacht um dieselbe Stunde wieder treffen«, sagte Bastian, »aber nicht hier im Lehrsaal, sondern draußen auf den Dächern des Sternenklosters Gigam. Und ihr müsst aufmerksam und ohne Unterlass den Himmel betrachten.«